Partys aufgeschlossen, ärmlich und gefährlich. Richtiger Bedienung, mein Name neuer Fließbandraum. Weißes Licht, Ultraschaum. Gefrier getrocknet und total down. Richtiger Bedienung, mein Name neuer Fließbandraum. Streng vertraulich, leicht verdaulich. Gratis, aufgeschlossen, herrlich und super gefällt.